Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Martialisch geht es zu in den Liedern der schwedischen Death-Metal-Band Amon Amarth. Da werden Schwerter aus gehärtetem Stahl geschwungen. Da wird draufgehauen, bis das Blut aus den Wunden sprudelt. Kampf und Selbstaufopferung werden beschworen. Und manchmal enden die Kämpfer in Walhall, wo alle tapferen Krieger hausen, die in der Schlacht gefallen sind. In den Texten von Amon Amarth wimmelt es nur so von Figuren und Stoffen aus der nordischen Mythologie. Da herrscht der vielwissende, einäugige Göttervater Odin. Daneben sein Sohn, der gutmütige, starke Gott Thor, Beschützer von Midgard, der Menschenwelt. Da geistern Walküren durch die Metal-Songs und die Nornen lenken unerbittlich das Schicksal der Menschen. Nordische Götter und Helden sind wieder in. Nicht nur in Skandinavien und nicht nur in der Musikszene. Odin, Thor, Tyr, Loki und Freya erleben ihr Comeback auch im Rest unserer globalisierten Welt, in fast allen Medien unserer populären Kultur. Sie bevölkern Comics und Fantasy-Romane, Computer- und Online-Rollenspiele, Tattoo-Shops, Kinofilme oder Fernsehserien. Manchmal echt nordisch, manchmal nur in einer Fantasy-Variante. Überall trifft man auf Versatzstücke der Mythen und Sagen. Sei es in Videos oder auf Mittelaltermärkten, auf obskuren Esoterikmessen oder bei Reenactment-Gruppen, die historisches Wikingerleben so authentisch wie möglich nachstellen. Die Götter des Nordens dringen buchstäblich in jeden Winkel unserer Alltagskultur vor. In Niflheim war es kälter als kalt und der dichte Nebel hüllte alles ein. Der gesamte Himmel war verdeckt von Dunst. Und auch der Boden ließ sich unter den eiskalten Schwaden nicht erkennen. Im Süden lag Muspel. In Muspel herrschte das Feuer. Und alles dort glühte und brannte. So beginnt der Brite Neil Gaiman, preisgekrönter Erfolgsautor zahlreicher Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten, seine literarische Reise nach Asgard. In zeitgemäßer Form erzählt er die alten Geschichten von Odin und Co. nach. Von all den Mythen der Welt, schreibt Gaiman 2016 in der englischen Originalausgabe, seien ihm die nordischen am liebsten. Schon als 7-Jähriger verschlang er diese spannenden Geschichten, damals in Form von Comics. Mighty Thor hieß der blonde Superheld in den 1960er Jahren. Comiczeichner Jack Kirby griff damals schon fleißig in die nordische Sagenschatzkiste. Aber warum faszinieren uns diese Stoffe eigentlich immer noch? Klar, weil sie spannend sind und voller Action, zwischen Gut und Böse. Da ist aber noch was, meint Matthias Pöhlmann, landeskirchlicher Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Es ist der Wunsch nach einer Wiederverzauberung der Welt. Es gibt eine tiefe Sehnsucht in unserer Zeit nach Ursprünglichkeit, nach Authentizität. Vieles vermischt sich ja, wenn man sich so moderne Serien anschaut wie Game of Thrones. Auch das ist ja eine Art mittelalterliche Inszenierung. Denken wir an Herr der Ringe oder denken wir auch an ganz andere Serien, Vikings zum Beispiel, die sehr, sehr populär sind. Götter, Zwerge, Trolle und Feen vertragen sich heutzutage offenbar recht gut mit Computern und Handys. Die Kopfhörer am Ohr, den Thorhammer um den Hals und Odin auf dem T-Shirt. So kommen junge Studierende neuerdings des Öfteren ins Institut für Nordische Philologie an der LMU München, erzählt Institutsleiter Wilhelm Heitzmann. Die haben ein Interesse für Vergangenheit, an Heldensagen, an Mythologie und es hat sich immer gezeigt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, dass diese Begeisterung auch in der Wissenschaft trägt. Ja. Das sind keine Spinner, sondern das sind teilweise ganz intelligente Leute, die auch über enormes Vorwissen verfügen, auf das ich dann aufbauen kann. Die Wissenschaft von den alten Mythen profitiert also vom Götterboom in der Popkultur. Der Skandinavist Wilhelm Heitzmann ist auf das Altnordische, die Wikingerzeit und die Überlieferung der Edda spezialisiert. Letztere ist das Herzstück der ganzen Götterbegeisterung. Denn so modern die Verpackungen der populären Kultur auch sein mögen, die Inhalte sind Jahrhunderte alt. Da haben wir tatsächlich auf Island und nur auf Island haben wir eben eine reiche mittelalterliche Überlieferung. Das sind diese beiden Edden oder Eddas. Einmal diese Lieder-Edda, also in poetischer Form, und einmal die Prosa-Edda von Snorri Sturluson. In einer Zeit, als die Isländer schon gute Christen waren, ja, die das niedergeschrieben haben und auf Pergament gebracht haben. Bei uns ist es ja sozusagen nur in Ausnahmefällen auf Pergament gelangt. Ja. Und da haben wir dann diese wirklich großartigen Dichtungen. Also ich würde mal sagen, Völuspá, das ist ja eines der großartigsten Gedichte überhaupt. Ja. Völuspá, das ist ein Gedicht aus dem Götterliederteil, wo es um Anfang und Ende der Welt geht. Diese Edda, diese Liederedda hat zwei Teile. Der eine Teil, da geht es um Götter, und im zweiten Teil, da geht es um Helden. Die Snorra-Edda und die Lieder-Edda. Beide literarische Werke aus dem 13. Jahrhundert überliefern den größten erhaltenen Schatz an nordischer Mythologie und Heldensagen. Wilde Schlachten und blutige Kämpfe toben in diesen Geschichten. Krieg und Frieden, Treue und Zwietracht, Hass und Neid durchziehen eine von Göttern, Helden, Königen, Kriegern und Bauern bevölkerte Welt. Eine Welt, die bedroht ist von unheimlichen Feinden, von der Midgardschlange, dem Fenriswolf und der schrecklichen Unterweltsgöttin Hel. Geschichten von Göttern und Helden sind natürlich nicht auf Island beschränkt, sagt Wilhelm Heitzmann. Die gibt es überall auf der Welt. Da werden außerordentliche Menschen vorgeführt, die außerordentliche Taten vollbringen, extreme Taten vollbringen. Und vielfach ist deren Schicksal eben auch tragisch. Und das ist schon etwas, also was offensichtlich aus irgendeinem Grund Menschen zu allen Zeiten und überall auf der Welt fasziniert. Und das andere, das sind die Mythen. Da geht es ja um Schöpfung, um Anfang, um Ende, um Schicksal der Welt. Ja. Das sind also Welterklärungsentwürfe. Ja. Wie ist die Welt, wie wir sie sehen? Wie ist die entstanden? Wie ist die gekommen? Ja. Und wo endet sie, diese Welt? Ragnarök heißt die ultimative Schlacht zwischen den nordischen Göttern und ihren Widersachern. Bei Neil Gaiman liest sich das so. Odin wird tapfer gegen Fenrir kämpfen. Aber der Wolf ist riesiger und gefährlicher als alles, was möglich ist. Er ist größer als die Sonne, größer als der Mond. Odin schleudert ihm seinen Speer ins Maul. Aber ein Biss genügt und der Speer ist verschluckt. Ragnarök, die letzte Schlacht. Ragnarök Online heißt auch das Computerspiel, das im Jahr 2004 von einem Südkoreaner designt wurde. Millionen Menschen in Asien und Europa stürzten sich in diese virtuelle Welt, die sich an die Ragnarök der nordischen Mythologie anlehnt. Die Götter des Nordens sind damit endgültig Teil der globalisierten Welt geworden. Was auch kein Wunder ist, denn jede Generation erzählt diese Mythen aufs Neue, mit ihren eigenen Mitteln und in ihrem eigenen Tonfall. Angefangen hat dieser Siegeszug bereits im 18. Jahrhundert, als die Götter- und Heldengeschichten über Island hinaus bekannt wurden. Der Genfer Schriftsteller Paul-Henri Mallet übersetzte damals die Edda ins Französische und stellte so der gebildeten europäischen Welt erstmals die nordischen Mythen vor. Die lösen einen Begeisterungssturm aus. Ja? Also in Skandinavien, in Deutschland, in Frankreich, in England beginnt man sich für diese Überlieferungen zu interessieren. Und dann sind wir ja schon ganz nah dran am Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Brüdern Grimm. Ja. Das Konzept ist aber in dem Sinn nicht nationalstaatlich. Die Beschäftigung mit nordischer Mythologie war also nicht von Haus aus politisch rechts. Im Gegenteil. Mythische Stoffe wurden auch von fortschrittlichen Kräften verwendet. Richard Wagner, glühender Anhänger der 1848er Revolution, schrieb mit Unterbrechungen von 1848 bis 1874 an seinem Hauptwerk, dem vierteiligen Opernzyklus Der Ring des Nibelungen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche erkennt darin Wagners Suche nach der Revolution in den Runenschriften des Mythos. Und Siegfried, der Held, sei im Grunde ein typischer Revolutionär. Mit Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 ist in Deutschlands Bürgertum von Revolution längst keine Rede mehr. Die Germanenmythen werden zu sinnstiftenden Versatzstücken für den Nationalismus der Gründerzeit. Und am Ende des 19. Jahrhunderts spannen die sogenannten Völkischen die Götter des Nordens vor ihren politischen Karren. Nordisch ist gleich germanisch, ist gleich deutsch, ist gleich arisch. So lautet die abenteuerliche und falsche Gleichung, mit der manche Völkische die Mythologie instrumentalisieren. Vordenker wie Guido von List oder Lanz von Liebenfels konstruieren seit der Jahrhundertwende esoterisch-rassistische Götterwelten und werden damit zu geistigen Vorläufern der Nazis. Die politischen Strömungen jener Zeit sind freilich recht vielfältig, sagt der Münchner Mythenforscher Wilhelm Heitzmann. Auch bei den Völkischen gibt es ja durchaus unterschiedliche Bewegungen, von denen dann ein Teil tatsächlich also im Nationalsozialismus mündet. Und selbst da gibt es ja ganz unterschiedliche Strömungen. Ja. Es gibt diese Himmler-Richtung, die eher so esoterisch ist, eine andere Richtung, die Germanen so als friedliebende, schollenliebende Bauern sieht. Ja. Das passt natürlich gar nicht in die himmlersche Ideologie hinein. Also die ist nicht so einheitlich und die haben sich auch teilweise heftig bekämpft, nur weil man jetzt einer anderen Richtung angehört hat. Gemeinsam war vielen dieser Strömungen ein rassistischer Nationalismus, der sich auch auf nordisches Blut und nordische Götter stützte. Kultur, Brauchtum, Mythologie – alles sollte die vermeintliche Überlegenheit der nordischen Rasse belegen. Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe hieß die Einrichtung von Heinrich Himmlers SS, die mehr oder weniger wissenschaftliche Belege für dieses Weltbild sammeln sollte. Mythen und Heldengeschichten waren da besonders dankbare Stoffe. Auch heutzutage versuchen Rassisten und Rechtsradikale, die Welt der Mythen für ihre völkisch-rassistischen Ideen zu instrumentalisieren. So lässt der rechtsextreme norwegische Terrorist und Massenmörder Anders Breivik aus dem Gefängnis heraus verlauten, er bete neuerdings zu Odin. Manche rechtsextreme Gruppierungen nennen sich Wotans Volk oder Odins Erben. Sie verwenden einschlägige Symbole und basteln sich ihr krudes Weltbild zusammen. Aber beileibe nicht alle Fans nordischer Sagen sind Nazis oder Rassisten. Im Gegenteil, viele wehren sich gegen eine solche Vereinnahmung. Auch die Wikinger-Metal-Band Amon Amarth distanziert sich von Rassisten, die die Geschichten und Symbole für ihre Zwecke missbrauchen. Der Bandname Amon Amarth bedeutet übrigens Schicksalsberg und stammt nicht etwa aus der Edda, sondern aus dem Fantasy-Roman Herr der Ringe von John Ronald Reuel Tolkien. Diesem hochgelehrten und vielseitig interessierten Sprachprofessor aus Oxford ist es zu verdanken, dass die alten Mythen seit den 1950er Jahren einen immensen Aufschwung genommen haben, vor allem in der angelsächsischen Welt. Tolkien schrieb mit seinem Roman »Der Herr der Ringe« eines der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Und er ließ sich dabei von verschiedenen Mythen inspirieren, nicht zuletzt von der altnordischen Saga-Literatur. Mit allem Völkischen aber hatte dieser englische Gentleman gar nichts am Hut. Im Gegenteil, Tolkien hasste Hitler, auch weil der seine geliebten nordischen Geschichten in den Dreck gezogen und ideologisch missbraucht hatte. Heitabu, im April 2016. Wo vor 1000 Jahren ein wichtiges Handelszentrum der Wikinger war, steht heute ein Museum, samt Dorf mit 7 originalgetreu rekonstruierten Häusern. Beim Frühjahrsmarkt in Heitabu, vor den Toren Schleswigs, sind viele Wikinger-Darsteller aus ganz Mitteleuropa dabei, um das Leben von einst möglichst lebensnah nachzuspielen. Unter ihnen der 27-jährige Max Neumann aus Oberfranken. Der Fachmann für Abwassertechnik trägt hier in Heitabu ein prächtiges Kaufmannsgewand, einen langen Bart, Nasenpiercing und Holzohrringe. Wikinger sein, sagt er, sei für ihn mehr als nur eine Mode. Es sei eine Glaubensfrage. Und das ist Glaube, der auch gelebt wird, also jetzt nicht mit Tieropfern oder sonst irgendwie was, nee, aber zu bestimmten Jahreskreisfesten wie jetzt zu Ostern, das Fest der Jostera, wo man Lebensmittel opfert oder Kräuter räuchert oder sowas, um so Dank zu sagen, wie man es in der Kirche auch macht. Das ist bloß eine andere Form von Glauben, in der Natur meistens. Also im Wald, da hat man seine festen Plätze, wo man weiß, da ist man für sich, da hat man seine Ruhe und da kann man das machen. Max Neumann ist über die Heavy-Metal-Musik zur nordischen Mythologie und schließlich zum Reenactment gekommen. Die Götter waren dann nicht mehr weit. Nach jahrelanger spiritueller Suche, sagt Max, habe er plötzlich ganz neue Wege für sich entdeckt. Heute sei er Heide, einer, der an die Asen und andere nordische Götter glaubt. Ich bin getauft gewesen, Firmung, alles drum und dran, also katholisch, konnte mich aber nie damit identifizieren, habe mir dann geschaut, was gibt es für andere Religionen, weil ich gewusst habe, ich brauche irgendwas, was mir hilft, was mir aus einem Kraft gibt, Buddhismus und so weiter, alles so wegen damit beschäftigt, es war alles nichts für mich. Ne? Und dann über die Musik Texte übersetzt und dann zur nordischen Mythologie gekommen und dann im Herzen gemerkt, das ist meins, das gehört dazu und ja. Für Matthias Pöhlmann, den Münchner Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten, ist diese Geschichte nicht untypisch. Vor allem Leute aus der Reenactment-Szene kommen über die Musik und die Texte zur Glaubenswelt der Wikinger oder der Germanen. Das Problem ist natürlich, dass man sehr wenig weiß über die Glaubensvorstellungen der Wikinger. Es ist letztendlich eine Projektionsfläche. Und viele tauchen dann eben ein in die Welt der Kelten, der Germanen, der Wikinger oder sogar der Hexen und rekonstruieren angeblich uralte Rituale. Gerade die Wikinger-Szene zieht auch immer wieder rechte Gruppierungen an, die gern mit einschlägigen Symbolen hantieren. Mit solchen Leuten hat der fränkische Wikinger Max Neumann nichts zu tun. Ich distanziere mich auch ganz stark von jeglichen rechten Ideologien oder sonst was. Ich bin selber auch in der Flüchtlingshilfe aktiv, ja, also. Aber für mich ist das einfach eine Glaubenssache, wo ich sage, wenn mich einer fragt, also das hat eigentlich vom Grundgedanken her überhaupt nichts miteinander zu tun. Nicht alle Neuheiden denken völkisch oder rassistisch, sagt Matthias Pöhlmann. Aber Anknüpfungspunkte an rechte Ideologien gäbe es schon. Die Anti-Haltung gegenüber der jüdisch-christlichen Kultur und gegenüber der Moderne. Aber auch der Kult um eine Religion der Stärke. Der Stärkere behauptet sich gegenüber dem Schwächeren, lautet das Credo. Und manchmal werde das auch auf ganze Ethnien übertragen. Wo aber das heilige Blut beschworen wird, sagt Pöhlmann, wo andere Völker oder fremde Menschen abgewertet werden, da wird es richtig kritisch. Diese Abwertung gibt es vor allem im Bereich des neugermanischen Heidentums. Nicht bei allen, wohlgemerkt, es gibt durchaus auch sehr eher linksorientierte Neuheiden, wenn man diese Kategorie zugrunde legt. Aber es gibt zum Beispiel bei der Artgemeinschaft, die doch sehr stark der Vergangenheit über Jürgen Rieger, einen NPD-Anwalt, in Personalunion verbunden war. Und da gibt es natürlich ganz klar rassistische Aussagen. Auch das eigene Blut, das dann für wichtig erachtet wird und in seiner Bedeutung religiös überhöht wird. Diese Tendenzen gibt es eben auch. Auf der anderen Seite, diese modernen Asatrua-Richtungen versuchen sich natürlich ganz klar auch gegen Rechtsextremismus abzugrenzen. Wobei man dann natürlich nochmal genau hinschauen muss, inwieweit ist dann tatsächlich Toleranz gegenüber Andersdenkenden möglich. Neuheiden organisieren sich meist in kleinen und kleinsten Gruppen. Es sind viele Einzelgänger darunter, Individualisten, die ihre Weltanschauung für sich pflegen. Ausgangspunkt dafür sind oft die modernen Medien der Alltagskultur, in denen nordische Mythen heute sehr präsent sind. Da kommt bei manchen natürlich auch die religiöse Frage auf. Worin besteht der Sinn menschlichen Lebens? Was bedeutet das für das Leben heute? Zählt Stärke, Durchsetzungsvermögen? Vieles von dem, was uns hier begegnet, ist letztendlich auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und diese Spielarten, die dort auch vertrieben werden oder auch angepriesen werden, denken wir an Game of Thrones, ein Spiegelbild letztendlich unserer Gesellschaft. Manche Kulturwissenschaftler gehen so weit und sagen, das ist sozusagen ein Fantasy der Krise. Viele Helden-Identifikationsfiguren sterben. Es gibt keine Sicherheit mehr, keine Orientierung. Und das spiegelt sich natürlich in diesen Fantasy-Erzählstoff. Die Sehnsucht nach den Mythen des Nordens kann auch eine Flucht sein. Aus einer Welt, die von Krisen und Verunsicherungen geprägt ist. In den meisten Fällen aber ist es eher eine Sehnsucht, mehr Fantasie in den Alltag zu holen. Und dagegen spreche erst einmal gar nichts, meint Matthias Pöhlmann. Ich sehe darin zunächst ein Plädoyer für die Fantasie, die ist eine gute Gabe Gottes, und für das Vorstellungsvermögen. Spannend wird es eher an den Punkten, wenn man sagt, man taucht ein in eine Art Gegenwelt und verliert sich darin. Aber generell kann man das zunächst mal nicht behaupten. Die Faszination, die von den alten Göttern und Helden ausgeht, kann auch der Literaturwissenschaftler Wilhelm Heitzmann bestens verstehen. Lebhaft erinnert er sich daran, wie er einst als Heranwachsender diese Geschichten verschlungen hat. Begeisterung für Mythen? Ja, unbedingt, sagt Heitzmann. Nur mit Spinnern und Leuten, die sie politisch instrumentalisieren, wolle man nichts zu tun haben. Er plädiert für eine kritisch-sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Es wäre fatal, wenn man dieses Thema wirklich nur den Rechtsextremen überlassen würde. Ich denke, Aufklärung ist gefragt und dieser Informationsarbeit und Aufklärungsarbeit ist dringend vonnöten, um eben nicht falschen Mythen anzuhängen. Der Kampf um Thor und Odin ist also in vollem Gange. Und vieles spricht dafür, dass diese spannenden und actionreichen Geschichten weiterleben werden, frei von ideologischen Vereinnahmungen. Aus den grauen Wassern des Ozeans wird sich ein weiteres Mal die grüne Erde erheben. Asgard wird es nicht mehr geben, aber Idafell wird stehen, wo Asgard einst stand. Herrlich und fortdauernd. Heißt es über den ewigen Neuanfang beim britischen Schriftsteller Neil Gaiman. Die Mythen des Nordens haben schon viele Stürme erlebt und überlebt, meint auch Wilhelm Heitzmann. Diese Mythen und Heldensagen, genauso wie Märchen, die werden die Zeit überdauern, die werden die digitale Revolution überstehen und was es noch alles für Revolutionen geben wird. Ja. Und natürlich wird man als Wissenschaftler sich manchmal darüber freuen und manchmal wird man die Nase rümpfen und sagen, um Gottes Willen, was machen die mit unserem Tor? Ja. Sie hörten »Ein Kampf um Tor«. Die nordische Mythologie und ihre Rezeptionsgeschichte von Thomas Grasberger. Es sprachen Hemmer Michel und Christian Baumann. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.